Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Morgen. Bundespräsident Steinmeier ruft die Menschen in Deutschland dazu auf, sich freiwillig einzuschränken, um die aktuelle Corona-Welle zu brechen. Steinmeier hat einen Gastbeitrag in der Bild am Sonntag veröffentlicht. Martin Günther, WDR aktuell. Was schreibt der Bundespräsident da? Zunächst mal, dass er tief erschüttert ist über mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland und die bittere Erkenntnis sei, wir könnten so viel weiter sein, wenn sich noch mehr Leute hätten impfen lassen. Dazu ruft Steinmeier nochmal auf und auch konkret dazu, dass wir nochmal unsere Kontakte reduzieren. Das ist aber ausdrücklich kein Ruf nach einem Lockdown. Im Gegenteil, der Bundespräsident schreibt, eigene Kontakte reduzieren, damit Schulen und Kitas nicht schließen müssen und das öffentliche Leben nicht runtergefahren werden muss. Schauen wir noch kurz auf die Corona-Zahlen. Wie entwickeln die sich aktuell? So wie schon in den vergangenen Tagen, mehr als 44.000 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute, über 1.600 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite Inzidenz steigt auf knapp 447. In Nordrhein-Westfalen fällt sie leicht auf 276. Martin Günther, WDR aktuell, vielen Dank. Heute am ersten Advent beginnen die Kirchen mit ihren bundesweiten Spendenaktionen. Das katholische Hilfswerk Adveniat sammelt für Menschen in Lateinamerika, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt rückt die Klimagerechtigkeit für ärmere Länder in den Mittelpunkt. Jens-Olaf Burdorf, WDR aktuell. Mit den Händen bauen Arbeiter einen Damm aus Schlamm. So wird die Aussaat auf den Feldern im afrikanischen Südsudan vor Überschwemmungen geschützt. Brot für die Welt will in diesem Jahr helfen, dass sich die Menschen eine Existenzgrundlage aufbauen können. Partnerorganisationen, zum Beispiel in Simbabwe, Kambodscha, Sambia und Bolivien, unterstützen die Menschen dabei, innovative Ideen zu entwickeln, um gegenüber Wetterextremen widerstandsfähiger zu werden. Kleinbauern etwa können traditionelles, robustes Saatgut verwenden und so ihre Ernte verbessern. Unterstützt wird die bundesweite Spendenaktion in diesem Jahr von der Lippischen Landeskirche. Der Auftaktgottesdienst wird live im ARD-Fernsehen übertragen. In Österreich haben zehntausende Menschen gegen die geplante Impfpflicht und den bereits verhängten Lockdown protestiert. Zur größten Veranstaltung in Graz kamen etwa 30.000 Menschen zusammen. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration friedlich. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München mit einem Sieg gegen Arminia Bielefeld wieder auf Platz 1 der Tabelle vorgerückt. Die Bayern setzten sich mit 1:0 durch. Die weiteren Ergebnisse mit Westbeteiligung: Köln, Mönchengladbach 4:1, Wolfsburg, Dortmund 1:3 und Bochum-Freiburg 2:1. Cosmo aus der Region. In drei Erkelenzer Braunkohledörfern werden heute Kirchen offiziell entwidmet. Die Gebäude in Kayenberg, Kuckum und Berverath sollen für den Braunkohletagebau Garzweiler II abgerissen werden. Bereits gestern haben Gemeindemitglieder Abschied von ihren Kirchen genommen. Thomas Wenkert aus Erkelenz für WDR aktuell. Es war ein emotionaler Tag für die betroffenen Menschen. Wut war zu spüren, aber auch Verzweiflung. Am Ende gab es Proteste. Viele Gemeindemitglieder blieben in den Kirchen sitzen, als diese endgültig geschlossen werden sollten. Wir fühlen uns von der Kirche im Stich gelassen, sagt eine Sprecherin des Bündnisses Alle Dörfer bleiben. Der zuständige Erkelenser Pfarrer Rombach erklärte, dass er hoffe, dass die Dörfer und damit auch die Kirchen erhalten bleiben, dass etwas Neues in den Gotteshäusern entstehe. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute ist es stark bewölkt mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Die Straßen können glatt sein. Ab 300 Meter Höhe sind Schneeschauer möglich. Im Sauerland und in der Eifel kann es örtlich länger kräftig schneien. Sonne gibt es nur selten. In Arnsberg bis 2 Grad, in Wuppertal bis 3, in Wesel bis 4 Grad. Auch morgen bleibt es überwiegend grau mit einzelnen Regen-, Schneeregen- und Schneeschauern bei minus 2 bis 6 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo, der Sound der Welt. Gute Boy, they call me Burner. Splatnums. Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la, you can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga, if you want them, I go give you more. Jara jara, today today. If you walk on my best, now my day. One packa, one anita. Answer. When I'm boy, I try to kill a say. One packa, one anita. Answer. Now if you walk on my best, now my day. wana paka wapaka wana nita. Kunde boy chaka kilase, wana paka wapaka wana nita. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela, mwanangu Gigi simuoni. Aje, aina ma, mama, ainuka, baby shot them, aina ma. Funzo. Hey, go down, baby. I know, give it to them, baby. I know, hey, hey. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Ivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Mutu bakongo kabila, madongo lunyamila. And she's so sweet, vanilla. She the best in my mind. Oh, oh, oh. Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunja dela, mwanangu Gigi simuoni. Aje, aina ma, mama, aina. Baby shot them, aina ma. Hey hey hey, tonya show live off funzo. Aina ma, go down baby. Aina ka, give it to them baby. Aina ma, hey hey, ruksa kutunza. Oh yeah, goddamn, toto nyau poli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli. Kirima, kirima. Kisima, nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kangata. Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje, aina ma, mama, ainuka. Baby shot em, aina ma. Hey, hey, hey, kapota. Onyesha ulivo funzo. Aina ma. Wanapaka wapaka wananita. Esa, wena boy, chata kilase. Wanapaka wapaka wananita. Esa, nisifiko kuma pesa mate. Wanapaka wapaka wananita. Simba, mabisho nita. Shembile madem zao na wakita. Yes, boy. Only sound from the hourglass. There is no pretender, no contender. Fire thrown into dust, you grind them down. Against you, who could last? When what is present is already past. Time, you're bad like a crab. You don't answer, reach out and grab. Time, you're bad like a crab. You don't answer, reach out and grab. No manners at all. Always eating belly, never full. Why you don't take a break? The digest what you already ate. Time, man, you're moving fast. Tipping all the sand from the hourglass. Time, you're moving fast. Tipping all the sand from the hourglass. Against your hand, there is no defense. And though we go to great expense to hide your passing and its signs, we know you don't leave no one behind. You only give out your intent to thief. Time, you're bad like a beast. You only give out your intent to thief. You pull the tree out from the seed. Then suck the green from out the leaf. You pelt the sun from east to west. What time, why you don't give yourself a rest? Time, how you moving so? Why you always in a rush to go? Time, why you moving so? Always in a rush to go. By our hand, just a castle made of sand, waiting for that coming wave that will wash everything away. time. You moving fast, tipping all the sand from the hourglass. Time, you moving fast, tipping all the sand from the hourglass. The clock is ticking in the square to remind us all that you are there. There is no escaping you. You are the cause that we all run through. Montre-moi ton point sensible. Je te dirai qui tu es. Annonce-moi tes insomnies, tous mes points inaccessibles. Peux-tu m'en faire un poème? Savons, lâche-toi. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the Guala, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for it, that's a no. Just bought the Kenny, I bought a million options. So the stock and I stopped doing the gleaming. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that seeking attention. When they want me by the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tip for I let her lit, I had to dip. I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint, it drive itself. You think, yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. I'm always at the Guala, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. I'm in this club and taking shits if you got your mask off. In the photo, you getting crap, hopping out the function. The CVS is like a block away, but a moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna talk, talk, talk, talk. Only really ever wanna. Guess I'm going back to the side, side, side, side. At least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. I'm always at the Guala, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, going for a thotty, that's an oath. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos crasses, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. Voilà, voilà, voilà. Que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient, mettraient ça sur le dos de la faim. Wow, wow, wow, wow. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque, où je finis comme Manu le coq. Wow, wow, wow, wow. Yeah, man. Je crois que personne ne vit sans regret. Nous on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés. Waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. À la vie, à la muerte. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Je t'aime. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. À la folie. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. Passionnément. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. À l'ammoniaque. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. Je t'aime. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. À la folie. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. Passionnément. Waouh, waouh, waouh, waouh, wow. À l'ammoniaque. Ma vie, ma vie. Pourquoi petite fleur affanée? Elle était belle loin de la jungle. Mais bon, la jungle l'a rattrapée. Ma vie, ma vie. Pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. Je les vois, ma vie. Je n'ai Dieu que pour ma famille. J'ai fait millions, je me suis assagé. Mais on doit rendre ce qu'on a pris. Ma vie, ma vie. Chez moi on t'aime, puis on t'oublie. Chez moi on s'aime, puis on grandit. Chez nous respecte, toi on tire. Ma vie, ma vie. Devenir quelqu'un pour exister. Car personne nous a invités. On est venu tout niquer. Tout niquer ma vie. L'histoire sera courte à mon avis. Comme la dernière phrase de ma vie. Je tirerai en l'air, j'irai tant pis. Ma vie, ma vie. Je me défonce, je fais la diff. Les anges sont tristes, les démons kiffent. Pourquoi t'as dit je t'aime au pif? Animal heureux sous les griffes. J'ai patienté pour me sentir vivre. Donne-moi du temps, j'en ferai du pif. En attendant, demain m'enivre. Passionnément. Oh, oh, oh, oh, oh, à l'ammoniaque.

você vi a beça. Corte de cena, ponta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já deitei no seu sorriso. A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado. E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão vem. Por suposto que não transpareço, mas eu já rezei um terço hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo, desembolar. After the smoke, Music to me is a life force. It's a way of talking and speaking real life into being and just touching people. Cosmo, der Sound der Welt. No meteni, no menjani, ngithanda yena wangempelo. Ngiyamthanda. Uhlale nami emihleni njalo njalo uyafana. Ngiyamthanda. Ayabona mpintshami, angidlali mpintshami, ngiyamthatha ngoDisemba. Ngiyamthanda. So mamela sikimsami, themba mina awuthami, ngizomthanda. Uzomthanda wena kuthi uzosola, ngathi uyabakhohlwa abangani bakhe. Uzomthanda wena kuthi uzosola, ngathi uyabakhohlwa bathandi bami. Dans l'eau de la claire fontaine, Elle se baignait toute nue. Une saute devant sous terre jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger, avec des pétales de rose. Un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pourpre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai pris avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénu, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue. across the room. Who are you that I see standing with a rose that is in full bloom? Do you want to know, do you want to know the deal? I've got only one heart to heal. Like a criminal copper, driving lady crazy, put my head in the blocker, singing to my ear, do it tape, I never stop. Get caught by the raindrops, you got the luck for life. I might like a night light up, baby, you and me will take it to the top. Encontrar Moment.